Bis jetzt, sagte Bastian, habt ihr bestimmt, worin wir uns messen wollen. Seid ihr einverstanden, dass ich nun etwas vorschlage? Held Hünrik nickte stumm. Dann schlage ich vor, dass wir um die Wette durch den Tränensee schwimmen. Wer zuerst das Ufer erreicht, hat gewonnen. Atemlose Stille herrschte auf dem ganzen Platz. Held Hünrik wurde blass. »Nein«, schrie er und stampfte mit dem Fuß auf, »ihr wisst so gut wie ich, dass die Wasser Murhus alles auflösen, das hieße in den sicheren Tod gehen.« »Ich fürchte mich nicht«, versetzte Bastian ruhig, »ich habe die Wüste der Farben durchwandert und vom Feuer des bunten Todes gegessen und getrunken und darin gebadet. Ich habe vor diesen Wassern keine Angst mehr.« »Ihr lügt«, brüllte Hünrik puterrot vor Zorn. »Niemand in Phantasien kann den bunten Tod überleben, das weiß doch jedes Kind.« »Held Hünrik, anstatt mich der Lüge zu bezichtigen, solltet ihr lieber zugeben, dass ihr ganz einfach Angst habt.« Das war zu viel für Held Hünrik. Besinnungslos vor Zorn riss er sein Schwert aus der Scheide und ging auf Bastian los. Im selben Augenblick fuhr das Schwert Sikander wie ein Blitzstrahl in Bastians Hand und zerschnitt Rüstung und Schwert Hünriks im Handumdrehen in kleine Scheiben. Der aufbrandende Jubel wollte kein Ende nehmen, und die Menge stürmte den Platz und umringte Bastian. Der wollte Hünrik eigentlich ein versöhnliches Wort zurufen, denn er hatte nicht vorgehabt, ihn derartig zu blamieren. Aber Hünrik war nirgends mehr zu sehen. Dann wurde es plötzlich still. Die Menge wich zurück und machte Platz. Da stand Atreo und blickte lächelnd zu Bastian empor. Auch Bastian lächelte. Man ließ ihn von den Schultern herunter und nun standen sich die beiden Jungen gegenüber und sahen sich lange schweigend an. Schließlich begann Atreo zu reden. »Wenn ich noch einen Begleiter brauche, um auf die Suche nach dem Retter Phantasiens zu gehen, so würde ich mich mit diesem einen begnügen, denn er zählt mehr als 100 andere zusammen. Aber ich brauche keinen Begleiter mehr, denn die Suchexpedition wird nicht mehr stattfinden.« Ein Gemurmel der Enttäuschung war zu hören. »Der Retter Phantasiens bedarf unseres Schutzes nicht, denn er vermag sich selbst besser zu schützen, als wir alle zusammen es könnten. Und wir brauchen ihn nicht mehr zu suchen, denn er hat uns schon gefunden. Ich habe ihn nicht gleich erkannt, denn als ich ihn im Zauberspiegeltor des südlichen Orakels erblickte, sah er anders aus als jetzt. Ganz anders. Aber den Blick seiner Augen habe ich nicht vergessen. Es ist derselbe, der mich jetzt trifft. Ich kann mich nicht irren.« Bastian schüttelte lächelnd den Kopf und sagte, »Du irrst dich nicht, Atreo. Du warst es, der mich zur kindlichen Kaiserin gebracht hat, damit ich ihr einen neuen Namen gebe. Und ich danke dir dafür. Ich heiße Bastian Balthasar Buchs.«